Gold ist billig im Sommer 83. Die Feinunze gleich 31,1 Gramm kostet $400 oder 984 deutsche Mark. Knapp die Hälfte im Vergleich zu 1980. Im Juni tausche ich den größten Teil meiner mageren Ersparnisse, ungefähr 6000 Mark, in kanadische Münzen. 189,4 Gramm Krisengold. Wenn's knüppeldick kommt, kann ich damit vielleicht Brot kaufen. Raketensommer 83. Analyse eines Albtraums. Von Helmut Kopetzky. Mit Egon Bahr, Politiker. Peter Krahulitz und Wolfgang Vogt, Friedensforscher. Franz Alt, Anton Andreas Guha, Andreas Ort, Peter Steisch und Peter Scholl-Latour, Journalisten. Dietrich Antelmann und Alexander Schubart, Sprecher von Bürgerinitiativen. Andreas Buro, Sozialwissenschaftler. Kurt Oeser, Pfarrer und Umweltschützer. Gerhard Zwerens, Schriftsteller und Günter Zint, Fotograf. Und mit den Stimmen von Gerd Bastian, Willy Brandt, Heinrich Böll, Robert Jung, Petra Kelly, Ronald Reagan und vielen anderen. Eins, zwei, drei. Zieht alles hoch, was ihr habt. Heute kämpfen grinsende Papierdrachen über dem Flugfeld in Sickels bei Fulda. Heute grapschen Kinder nach Bonbons, die vom Himmel fallen. Heute ist Drachenfest. Ui, ui, ui, ui. Kämpft, Leute, kämpft! Damals, 1983, war hier Sperrzone. Vorsicht, Schusswaffengebrauch. Wo jetzt die vielen bunten Autos parken, drohten Flugabwehrraketen und MGs. In den Hangars Cobra-Kampfhubschrauber. Olivgrüne US-Soldaten rannten übers Flugfeld wie in einem Film von Francis Ford Coppola. Übten Alarmstart. Denn dort drüben, waffenstarrend, Hand am Abzug, Finger schon gekrümmt, dort drüben war der Feind. Hier könnte der Dritte Weltkrieg beginnen. Die Fulda-Senke ist die traditionelle Einfallstraße von Ost nach Westdeutschland. Längst verfügen die USA über 1000 Kurzstreckenatomwaffen wie diese und ebenso die Sowjets. Die meisten verschießen Granaten, die stärker als die Hiroshima-Bombe sind. Ihre Ziele wären Truppen, Panzer und Einsatzräume hinter der Front. Dort drüben in den blauen Bergen ist die Grenze. Der schmale Graben zwischen Ost und West. Gut und Böse, Krieg und Frieden, Vernichtung und Vernichtung. Auf beiden Seiten atomare Kurzstreckengeschosse, viele tausend. Und im Osten die Rakete SS-20, russisch Pionier. Ein 16 Meter langes, 1,70 Meter dickes Rohr, 11-mal Hiroshima im Spitzensprengkopf. Zielgebiet ganz Westeuropa. 9 SS-20 waren vor 6 Jahren aufgestellt. Im Raketensommer 83 sieht man auf den Spionagefotos schon 350. Im Westen vorerst nur die Drohung. 108 Atomzigarren der Marke Pershing würden bis nach Moskau fliegen. 464 Marschflugkörper, fast bis zum Ural. Ziel der Nachrüstung, ein Gleichgewicht des Schreckens. Der eingefrorene Showdown. Wie viele Atomwaffen sind jetzt in Deutschland stationiert? 5.000 oder 7.000? Sprengköpfe. Ja, aber sie haben keine interkontinentale Reichweite. Nein, die meisten sind Kurzstreckenwaffen mit weniger als 100 Kilometer Reichweite. Es würde sich also alles hier abspielen. Genau, in beiden Teilen Deutschlands. In both Germanys. Seit 1980 herrscht Krieg am Schatt al-Arab. Schon im dritten Jahr streiten die Nachbarn Irak und Iran über den Grenzverlauf. Der Irak blockiert iranische Erdölverladestationen. Der Iran spielt Schiffe versenken im Golf. Die schnelle Eingreiftruppe der USA übt für den Einsatz in Mittelost. Präsident Ronald Reagan testet schon mal die fliegende Befehlszentrale, die in Washington bereitsteht. Kein Mensch wusste damals, dass hier Atomwaffen rund um die Uhr einsatzbereit waren. Dass innerhalb von 3 Minuten deutsche Tornados mit amerikanischen Atombomben starten konnten. Dass deutsche Raketen innerhalb von Minuten mit Atomsprengköpfen aus Amerika bestückt werden konnten. Das wusste hier keiner. Die Friedensfrage war deshalb so wichtig damals, die Friedensbewegung, weil unser Überleben immer auf etwa 7 Minuten gesichert war. Das war die Vorwarnzeit. Also nach der normalen Erfahrung, den wir mit menschlicher Geschichte hatten, bestand damals die sehr, sehr große Gefahr, dass es zu einem Atomkrieg kommen wird, dass sich dieses ganze Wettrüsten dann letztlich doch in einer gewalttätigen Konfrontation zwischen Ost und West entladen könnte, nicht muss, und dass das Ende möglicherweise der Menschheit hätte bedeuten können. Um nichts Geringeres ging es. Die Instrumente hätten irren können und hätten zeigen können, es kommen Raketen. Sowas ist auf der interkontinentalen Ebene passiert. Und da hat man das nach 7, 8 Minuten erkannt und wieder alle Systeme in Ruhe gestellt. Wenn es um Systeme geht, die aber nur 7 Minuten fliegen, kann man nicht warten, bis der Irrtum in 7, 8 Minuten erkannt wird. Das heißt, man muss auf den Knopf drücken. Das heißt, die Menschheit war in der Lage, und das ist im Übrigen ja heute noch, sich mehrfach massenhaft wechselseitig umzubringen, egal wer angefangen hätte. Es hätte jeder sozusagen nicht gesiegt. Die Dinger waren real vorhanden, um Gottes Willen, mit ihren Kapazitäten. Und jede war ein bisschen mehr als Hiroshima. Und es waren Dutzende. Obwohl nach allen Ausrechnungen 2, 3 Explosionen genügt hätten, um die Zivilisation reaktionsunfähig zu machen. Also das habe ich eine unerträgliche Provokation für jeden nachdenklichen Menschen auf diesem Planeten verstanden, dass wir eine solche Situation zugelassen haben, dass unser Überleben immer auf ein paar Minuten gesichert war. Und Menschen dürfen einen solchen Unsinn auf Atomraketen zu setzen nicht machen. Es wird ja heute von den Siegern der Geschichte so getan, als wäre das damals eine Einbildung der Pazifisten und der Friedensbewegung gewesen, dass also ein atomarer Krieg, eine atomare Auseinandersetzung möglich gewesen ist. Das sehe ich ganz und gar nicht so. Im Gegenteil, wir wissen ja nun aus den geöffneten Akten, dass beide Seiten durchaus bereit gewesen sind zu einem atomaren Schlagabtausch. Wir standen einige Male nur ganz kurze Zeit, wahrscheinlich nur Sekunden vor einem solchen Inferno. Wir haben Glück gehabt. Wir haben wirkliches Glück gehabt, das nie erprobt worden ist. Wer zuerst auf den Knopf drückt und wer gewinnt. Und man muss auch sagen, es hat auf beiden Seiten genug verantwortungsbewusste Menschen gegeben, damit das Glück seine Chance bekam. Ich mache Verlust. Wie zur Zeit des Falklandkriegs vor gut einem Jahr fällt der Goldpreis im Sommer 83 unter 400 Dollar pro Unze. Die Fluchtwährung müsste jetzt eigentlich steigen. 70% der Amerikaner halten einen dritten Weltkrieg für unvermeidlich. Besuchen Sie Europa, solange es Europa noch gibt. US-Zivilisten üben in Hanau die Evakuierung. Soldaten vertreiben sich die Zeit mit einem Brettspiel. Fulda Gap, die erste Schlacht des nächsten Krieges. Militär umgibt sich mit Stacheldraht, baut Wachtürme, gräbt sich tief ein, hängt Warnschilder auf. Unsere Straßen sind mit Sprenglöchern durchbohrt. Regelmäßig üben Spezialtrupps das Füllen der Schächte und das Anbringen der Zündvorrichtungen. Im Umkreis von Punkt Null wird nichts mehr da sein. Was da ist, würde buchstäblich weggeblasen. Keine Ortschaft mehr, nur ein Trümmerhaufen aus flachen Trümmern. Wir sehen einen Film der amerikanischen Fernsehgesellschaft CBS. Ein knochensteifer Typ in Uniform mit Zeigestöckchen stochert auf einer Landkarte Mitteleuropas herum. Er zeigt auf uns, auf unsere Gegend, spricht vom integrierten Schlachtfeld, vom Ground Zero, Punkt Null, vom Zentrum einer kontrollierten Atomexplosion. Er beklagt, dass deutsche Städte nur 2 Kilotonnen weit auseinander liegen. Wie lässt sich da ein ordentlicher Krieg führen? Und dann sagt der Kommentator diesen Schreckenssatz: Hier könnte der dritte Weltkrieg beginnen. Wir mittendrin. Statisten eines Katastrophenfilms. Thank you. Hier, rufen Sie mal hier Leute zurück. Hier. Wir müssen schießen. Wie? Wieso schießen? Wir müssen schießen. Der wird sich hier lehnen. Aber man kann doch außen rum gehen. Außen rum können wir doch gehen. Nein, nein, nein. Im Bereich von 30 Metern. 30 Meter. Hier steht es, lehnen Sie es durch. Also leben wir auf einem Schlachtfeld. Wir sind Front. Vorderste Front. Hubschrauberlärm grundiert unsere Tage. Sprachlos umrunden wir die Waffenlager. 250 NATO-Depots. 5000 Munitionsbunker in Westdeutschland. Strategische Reserven. Sie sind wirklich da. Vor unserer Haustür. Auf diesem Feldweg spielten wir als Kinder. Nach dem letzten Krieg. Aber das Riffelmuster der Panzerketten ist ganz frisch. Es gibt bald keinen Ort mehr in Osthessen, wo nicht irgendein Armeeobjekt ist. Bunker im Wald. Bunker, wo man hinguckt, ist ein Sprengstoffdepot. Unsere Feldwege hier oben haben Sprengschächte, das muss man sich mal überlegen. Die Straßen haben Sprengschächte. Jedes zweite Auto, was hier auf der Bundesstraße fährt, ist ein Militärfahrzeug. Wo man hinguckt, nur noch Militär. Vom NATO-Übungsplatz bellen die Haubitzen in die Litanei der Gläubigen hinein. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Ich meine, das war ja eine ganz erklärte Politik von Seiten der Amerikaner, die Sowjetunion totzurüsten. Und Reagan hat noch eins draufgegeben und von der Regierung auch von Monstern gesprochen. Was ist das für eine Politik gewesen damals? Die Wiedervereinigung sagte und von Osten Deutschlands her nach Westen und von Westen Deutschlands her nach Osten gegenseitig die Vernichtung sich angedroht hat. Ich habe nie verstanden, und betrachtete deshalb die Befürworter der Rüstung und Abschreckungstheorie als lebende Zombies, dass sie zu einem Atomkrieg entschlossen waren, ohne eine Vorstellung von einem Atomkrieg zu haben, nur weil eine Generation ihre Konflikte und Händel nicht lösen konnte, ein System mit dem anderen nicht klarkommen konnte. Und deswegen die Zukunft nicht nur der eigenen, sondern auch der Kinder und aller weiteren Generationen zu beenden, das erschien mir irgendwie grotesk. Es waren ja nicht nur die Hauptstrategen in Fort Leavenworth, es war die atomare Denkzentrale in Texas, sondern es waren vielfältige Transmissionsriemen ins Örtliche, ins Regionale hinein, von der Baufirma, die daran verdient hat, die Betonbunker in den Wald zu stellen und die Bäume zu fällen. Von den Bürgermeistern, die genau wussten, was in den Wäldern, in den Bunkern lag. Zu den Politikern auf allen Ebenen, die je unterschiedlich, aber immerhin davon wussten. Hier wird nicht Verteidigung praktiziert, sondern eine Vernichtung. Zu Tode Verteidigung. Während der Stationierungsdebatte und während des gesamten nuklearen Gleichgewichts habe ich mich eigentlich immer ziemlich sicher gefühlt. Weil, das soll nicht zynisch klingen, Hiroshima und Nagasaki, eine unheimlich lernende Funktion für die Menschen hatten. Niemand konnte sich vorstellen, bis die beiden Bomben fielen, was das heißt. Nuklearer Einsatz. Und ich habe den Eindruck, dass diese Erfahrungen von Hiroshima und Nagasaki alle verantwortungsvollen Politiker sehr diszipliniert haben. Also es hätte ja nur eines Fehlalarms oder ein paar Fehlinterpretationen bedurft und wäre alles in die Luft gegangen. Nicht? Und es war ja damals schon eine ganz merkwürdige Stimmung auch. Nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. das ist einfach ständig angewachsen. Der Sprengstoff, der in der Aufrüstung auf beiden Seiten drin sitzt, ne? Einfach diese riesigen Mengen von Zeug, die hier rumliegen. Totale Ohnmacht. Eines Tages unvermittelt, bang, ist aus. Gott, es gab etwas, was Helmut Schmidt damals als die graue Zone bezeichnet hatte. Nicht wahr? Das war eben dieses westeuropäische NATO-Gebiet, das atomar im Grunde nicht entsprechend zu den sowjetischen Möglichkeiten geschützt war. Und konventionell waren wir damals den Russen unterlegen. Ich glaube nicht, dass damals eine wirkliche Kriegsgefahr bestand, aber wir waren im Zustand der Erpressbarkeit. Ich halte das für typisches altes Denken, diese Position. Das ist das Denken der Leute, die nach wie vor sich nicht vorstellen können, dass man Frieden durch Dialog, Frieden dadurch, dass ich mich vernünftiger verhalte, als ich es dem anderen unterstelle, hinkriegen kann. Das sind Leute, die leben in Angst, sind gefangen in ihren eigenen Ängsten, in ihren eigenen persönlichen Erfahrungen und haben nie erlebt, was Vertrauen bedeutet. Also zum Beispiel in der Schule des Meisters, der für mich halt ein großes Vorbild ist, wie Jesus von Nazareth, lerne ich, dass Vertrauen etwas ist, das die Welt bewegt und verändert und nicht Ängste, die dann schließlich zur atomaren Rüstung führen. Wir müssen uns in die Zeit zurückversetzen von damals. Damals galt noch der alte lateinische Spruch, civis pacem parabellum. Wenn du den Frieden willst, dann bereite dich auf den Krieg vor. Die Friedensbewegung hat ein völlig anderes Prinzip zugrunde gelegt. Und das lautete, wenn du den Frieden willst, dann bereite dich auf den Frieden vor. Warum dann auf den Krieg? Wir dürfen ja eines nicht vergessen. Heute wissen wir ja über die Offiziere der DDR, mit denen man reden kann, dass im Raum Magdeburg eine sowjetische Stoßarmee stand mit Ziel Rhein und Atlantik und dass sie auch genügend Treibstoff und Munition gebunkert hatten, um tatsächlich bis zum Rhein und bis zum Atlantik vorzustoßen. Ich glaube, das war wirklich die letzte große Kraftprobe zwischen West und Ost. Wir verteilen Zifferblätter aus Papier. Die Zeiger 1:01. Wir brüten über Stationierungskarten, rätseln an den Floskeln der Regierenden herum. Das Vokabular unserer kleinen Friedensgruppe wird zusehends militärischer. Waffenmix, Erstschlagfähigkeit, Nulllösung, Enthauptungsschlag. Wir verschießen Worte größten Kalibers. Das Bild der Lage puzzeln wir aus Fundstücken zusammen. Stille Post. Niemand von uns lügt. Niemand übertreibt mit Vorsatz. Und doch werden die Raketenschatten täglich länger. Mit jedem Flugblatt wächst auch unsere Angst. Zukunft bei mir, es geht vielleicht gerade über 4 Wochen. Aber Zukunft? Keine Vorstellung. Wir wissen ja auch nicht, was hier passiert oder was in Europa überhaupt passiert. Was soll ich mir da Zukunftsgedanken machen? Ich habe alles aufgegeben. So. Die letzten Sachen stehen bei meinen Eltern im Keller, aber sonst habe ich alles hier, was ich brauche. Ich habe nie daran geglaubt, dass mit etwas blauäugigen Friedensmärschen die Welt verändert werden kann. Ich glaube, diese Leute im Kreml, auch wenn sie sehr alt waren, waren ja doch ausgemachte Zyniker der Macht. Die hätten sich doch durch ein großes Friedensbegehren im Westen nicht beeindrucken lassen. Im Gegenteil, das war ja das, was sie wollten. Ich war immer der Meinung, dass potenzielle Stärke mit potenzieller Gegenstärke ausgeglichen werden muss. Das Ganze entsprach natürlich einer großen Naivität. Große Bewegungen sind immer naiv. Was heißt zu naiv? Sich für das Leben und für die Zukunft einsetzen mag immer naiv erscheinen, aber gibt es eine Alternative dazu? Ich kann mich erinnern, dass ich gerade mit meiner Frau eine Radtour machte in Westdeutschland, als wir in einem Gasthof die Nachrichten hörten, dass Regen, als er dachte, die Mikrofone wären abgeschaltet, sagte, und in 5 Minuten wird Moskau bombardiert. My fellow American, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. Ich habe nie die Friedensbewegung für hysterisch gehalten, sondern ich habe stets die Generalstabsplaner, die Waffentechniker und diejenigen, die sich also auf die großen Kriege vorbereiten, für Hysteriker gehalten. Und ich sehe diese Hysteriker auch jetzt wieder am Wirken. Es gibt natürlich in jeder Bewegung immer ein paar, die überziehen. Genauso habe ich mich damals bei der Friedensbewegung aus den Leuten, von den Leuten ferngehalten, die meiner Meinung nach auch sehr viel psychische Defekte mit gleichzeitig beheben wollten mit ihrem Engagement. Solche Leute gab es natürlich immer. Ach, ich glaube, da lohnt gar nicht drüber zu reden. Das war eine prozentual verschwindend kleine Menge. Aber auf solche Leute stürzen sich natürlich bestimmte Medien. Das war nicht so, wie die Gegner dachten. Das sind alles nur Leute, die stricken und Angst haben. Nein, dann hätten wir es nicht geschafft, so viele Leute auf die Straße zu bringen. Und es war eine politische Bewegung. Das war keine emotionale Bewegung. Aber das waren keine Angsthasen. Also, es sind ja nicht die Dummköpfe gewesen, als die uns manche gerne immer darstellen. Nee, so war das nicht. Ach na, da wo ich aktiv war, da war ganz schön was los. Das war nicht betulich. Wir haben Panzer mitten im Manöver blockiert. Wir haben denen Steine in die Ketten geworfen. Und wir haben auch damals dann unfreiwillig ein paar Mal Prügel von GIs bezogen. Da hatte ich schon gelernt, dass durch vorbildliches Leben und Stillhalten nichts passiert. Da hatte ich schon gelernt, dass wir eingreifen müssen, dass wir was tun müssen. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Ihr Verhalten ist rechtswidrig. Entfernen Sie sich aus dem Bereich der Einfahrt in Richtung Bildflecken. Achtung, Achtung, hier spricht die Friedensbewegung. Ihr Verhalten ist friedwidrig. Bitte drehen Sie sich um und räumen Sie das Munitionsdepot und die Kaserne. Wir wollen hier in Frieden leben. Was rüber! Raus! Zu Zwischenfällen kam es, als bisher Unbekannte an mehreren Stellen die Zäune des amerikanischen Hubschrauberlandeplatzes in Fulda-Sickels sowie des US-Versorgungslagers in Neuhof-Giesel durchschnitten. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Drigger, bezeichnete heute in Fulda die Manöverbehinderungen als eklatante Verletzung des inneren Friedens und Gefährdung der äußeren Sicherheit. Wenn wir die Aktion Manöverbehinderungen Menschennetz im Fulda-Gap durchführen, wollen wir eine Aktion gegen den Militärapparat, aber für und mit den Menschen in dieser Region machen. Deshalb muss unsere Aktion verständlich und der Bevölkerung vermittelbar sein. Aber die Menschen sind leider gegen uns, nicht gegen die Raketen. Nicht der Stacheldraht stört. Sie stoßen sich am losen Treiben in den Camps. Giftblicke prasseln auf unsere Wigwams, unsere Indianertänze, die Parolen, die Fahnen. Was wissen diese Zuschauer von uns? Gerade erst beginnen wir, das ganze Ausmaß der Nazi-Gräuel zu begreifen. Da soll der Russe wieder Feind sein. Und was ist mit Vietnam? Napalm. Agent Orange oder mit den CIA-Leichen in Südamerika, Salvador Allende, Victor Jara. Auch die westliche Seite ist kompromittiert. Sollen wir das mir nix, dir nix ausblenden? Viel verlangt. Politik stört mich nicht. Nein, haben ja im Haus genug zu tun und haben für die Kinder sorgen und für die Enkelchen, das ist meine Aufgabe. Aber Politik geht mich nichts an. Wir sind ja die einfache Leute. Wir müssen stillhalten. Das ist alles, was wir kennen. Was halten wir davon? Das ist nicht gut. Das gefällt uns auch nicht. Aber wir können ja nichts daran tun. Gell? Gefällt uns auch nicht. Wir wollen doch all keine Griech mehr. Aber wir können doch nichts daran tun. Aber was soll man denn tun? Nicht? soll man denn machen? Wir haben ja auch so ein kleines Dorf hier. Die nehmen dazu hin. Nicht? Wir brauchen das, die Amerikaner, zum Leben hier. Sonst haben wir gar nichts, mit uns sollen wir arbeiten. Absolut. Es sind circa 2000 deutsche Arbeiter hier im Depot beschäftigt. Wir sehen hier ein Bauunternehmen, das hat 95 Mann. Dieses Bauunternehmen beschäftigt jetzt zurzeit rund 35 Mann hier im US-Bereich. Wenn wir diese Baustellen hier im US-Bereich nicht hätten, dann müssten die 35 Mann, die hier sind, ständen wahrscheinlich auf der Straße und täten der Bundesanstalt für Arbeit zur Last fallen. Ich war auch ein relativ unpolitischer Pazifist. Also Woodstock und jetzt dieses Fehmarn-Festival, letzter Auftritt von Jimi Hendrix und diese Geschichten passierten. Da saßen wir alle beisammen und haben gedacht, es wird nie wieder Krieg geben. Wir haben es geschafft und nun wird alles einen guten Gang gehen. Das war Ende der 60er, Anfang der 70er. Und wir haben geglaubt, dass es so weitergeht. Wir haben geglaubt, dass wir alle Konflikte dadurch lösen, dass wir selbst gewaltfrei sind. Und damit werden andere Leute zwangsläufig auch genauso gewaltfrei, wie wir sind. Und diese Naivität ist ein Vorrecht der Jugend. Diesen Traum darf man haben. Wir haben unsere Camps gehabt und diese Friedenscamps waren ja also nicht nur von Leuten besetzt, die die Traurigkeit gepachtet hatten. Ich erinnere mich an sehr lustige Fäden, die wir da gefeiert haben. Und wir hatten unsere eigenen Lieder, wir hatten unsere Musik. Und da ging es auch gut zur Sache. Also das war eine schöne Zeit. Im Schatten der Raketen proben wir das Neue, Bessere. Wir üben für den Tag danach. Friedensland, da blüht die Romantik, das Pathos der Gesänge. Da lassen wir den deutschen Schillerkragen blitzen, formen Peace-Zeichen aus unseren Körpern, ordnen die Masse zum Ornament. Auch so mancher Protest ist auf rührende Weise gestrig. Die sind viel ernsthafter, die denken viel mehr nach wie die älteren Leute. Die älteren Leute, die leben so, die sind schon so wie abgestorben. Wir haben unseren Beruf hinter sich und jetzt ist so das Leben vorbei. Und die jungen Leute, die denken doch mehr zukunftsbewusster und sind auch politisch besser orientiert und können auch, glaube ich, das Ausmaß besser erfassen, was über uns hängt. Ne? Da denke ich immer, ja gut, ich werde mit jedem Jahr älter und meine Kräfte lassen nach. Aber wenn es, solange es noch solche junge Leute gibt, die mit so viel Optimismus an das rangehen und diese Aufrüstung, diese sinnlose Aufrüstung in der Welt bekämpfen, das beruhigt mich einerseits. Das macht mich sogar ganz glücklich, dass das so ist. Ich glaube, dass die Friedensbewegung nötig war. Ich glaube, dass sie dem Gefühl, dem richtigen Gefühl der Menschen entsprach, dass die Bedrohung zunimmt und dass Rüstung plus Rüstung plus Nachrüstung plus Nachrüstung zu keinem Ergebnis führen. Sie war auf einem Auge blind, genauso wie die Regierungen auf dem anderen Auge blind waren. Die linken Gruppen, sowohl die K-Gruppen als auch die DKP-Gruppen, waren natürlich auf dem linken Auge blind. Sie haben nicht wahrnehmen wollen, manche auch nicht wahrnehmen dürfen, aber die meisten nicht wahrnehmen wollen, dass zu der Weltuntergangsbedrohung durch Atomkrieg eben zwei Seiten gehörten. Im Großen und Ganzen, jetzt versuche ich mir mal so die Hauptfiguren in Erinnerung zu rufen. Petra Kelly. Wie oft war Petra Kelly bei Herrn Honecker und hat den zum Stopp von Weiterrüstung gedrängt. Also die Hauptfiguren der Friedensbewegung, Pfarrer Alberts, Heinrich Böll, Alfred Mechtersheimer, das war ja nun kein Mensch, der auf dem linken Auge blind war, sondern der hat ja eher einen Rechtsschwenk gemacht inzwischen. Und auch ich bezeichnete mich damals und tue es heute als Konservativer. Die paar DKP-Mitglieder, das waren nicht die Millionen auf die Straße gebracht haben. Mein Gold sackt weiter ab. $393, $380. Die kanadischen Münzen liegen unten in der Mehlkiste für den Tag X, wenn die Bank geplündert oder überrannt wird oder einfach nicht mehr da ist. Krisenmetall. Als Tauschwert für Brot oder russische Rubel. Mausetotes Kapital. Make love not war. Oktober 1983, Sonnabend, strahlender Spätherbst. Im Bonner Hofgarten versammeln sich 500.000 Menschen. Die größte Protestkundgebung der Nachkriegszeit. In Paris und West-Berlin sind es 150.000, 300.000 in Stuttgart, 400.000 in Hamburg, 500.000 in London, 750.000 in Rom. Wir sind eine Menge, Herr Kohl, Herr Reggen. Sie müssen uns zur Kenntnis nehmen, Herr Brezhnev. Das ist das schönste Bild, was ich je gesehen habe. Wir sind die Mehrheit. Wir sind hier gekommen, um zu sagen, wir wollen in Frieden leben, in Freundschaft leben. Liebe Verbündete, im gemeinsamen Kampf lassen Sie uns den Machthabern in West und Ost, die ihre Macht schamlos missbrauchen, um immer mehr Waffen anzuhäufen, anstatt die Probleme der Menschheit gewaltlos zu lösen, den Gehorsam aufkündigen und unüberhörbar entgegenrufen, dass wir nicht länger gewillt sind, unsere Zukunft ihren verderblichen Parolen von Abschreckung und militärischem Gleichgewicht anzuvertrauen. Die Friedensbewegung in der Bundesrepublik verwahrt sich gegen Streicheleinheiten aus Moskau, solange die aufkeimende Friedensbewegung in Osteuropa und in der DDR behindert wird. Nein, das ist eine wahnsinnige Welt und wir wollen raus aus dem Wahnsinn. Wir wollen eine Welt, in der man für seine Kinder sich freuen kann, für seine Enkel hoffen kann. Diese Angstwelt, mit der muss Ende sein. Und hier beginnt heute ein Lebensfest. Ich weiß nicht, wie viele Kinder man mit dem satt kriegen könnte, was eine Rakete kostet. Ich weiß nur, dass der Rüstungsetat der Vereinigten Staaten im nächsten Jahr pro Tag 1,5 Milliarden Mark betragen wird. Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Freundinnen und Freunde, als einer der weit über Millionen Menschen, die heute hier und anderswo zusammenstehen, will ich über sonst Trennendes hinweg bekunden, wir brauchen in Deutschland und in Europa, solange es steht, nicht mehr Mittel der Massenvernichtung, sondern weniger. Wir müssen Schritte aus diesem NATO-Bündnis wagen. Ein Nein zu den Waffen und ein Ja zur NATO ist absurd. Ich habe gehofft, dass es ein Nein wird ohne jedes Wenn und Aber. Ich habe ein Nein gehört, was längst überfällig ist, aber ich warte auf das ohne jedes Wenn und Aber. Liebe Freunde, singen wir dieses letzte Lied zusammen. Im Geist Martin Luther King Jr. der in Amerika ermordet wurde, singen wir es in Solidarität mit allen Menschen auf dieser Welt, die für den Frieden demonstrieren, kämpfen wollen. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart. Was mich an dieser Friedensbewegung immer fasziniert hat, obwohl ich ihre Ziele nie geteilt habe, war die mentale und auch durchorganisierte Friedfertigkeit. Nicht nur, dass die Leute friedlich sein wollten, sondern dass sie es auch organisatorisch geschafft haben, immer friedlich zu sein. Es war eben der Trend, das war die Political Correctness, wie wir es heute nennen. Ich habe so eine gute Bekannte gehabt und die war in dieser riesen Masse drin und hat gesagt, mein Gott, das war so ein herrliches Gefühl, gemeinsam in einer solchen Masse zu marschieren. Und ich bin nun wirklich ein sehr alter Mann inzwischen, ich habe noch die Reichsparteitage miterlebt. Da hatten die auch so ein Gefühl. Ich habe den Hofgarten 1981 gefilmt und ich habe den, ich glaube, es war der 22. Oktober 1983, die Menschenkette Stuttgart-Ulm gefilmt. Und da war immer eine friedfertige, ja, fast volksfesthafte Stimmung dabei. Wenn ich mir manche Demonstrationen über Kernkraft und Castortransporte angucke und das Gewaltpotenzial da beobachte, dann hat sich die Friedensbewegung in ihrem Willen und in ihrer organisatorischen Schlagkraft friedlich zu sein, davon immer sehr, sehr positiv abgehoben. The simple hope for peace is not enough. We must continue to improve our defenses if we're to preserve peace and freedom. The people of the United States are saying, we are with you, Germany, you are not alone. Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis der Abstimmung über den Antrag der Fraktionen CDU, CSU und FDP auf Drucksache 620 bekannt. Abgegebene Stimmen 513, davon ungültige Stimmen keine. Mit Ja haben gestimmt 286, mit Nein haben gestimmt 226, Enthaltungen eine. Damit ist dieser Antrag angenommen. Meine Damen, meine Herren, damit sind wir am Schluss unserer Tagesordnung. Bevor ich die Sitzung schließe, möchte ich bekannt geben... Ein Monat später, der Schock. Mit der Mehrheit von 60 Stimmen beschließt der Deutsche Bundestag den Vollzug der NATO-Nachrüstung. Schon am nächsten Tag kommen die Raketen. Je 36 Pershing 2 nach Mutlangen, Heilbronn und Neu-Ulm. 96 Marschflugkörper in den Hunsrück. Von nun an sind sie auf den Straßen Süddeutschlands. Immer neun. Neun Pershings bilden eine Feuereinheit. Sie donnern durch die Dörfer, bergauf, bergab die schwäbische Achterbahn, mit heulenden Motoren, qualmenden Bremsen, Blaulicht, Stahlhelme, MGs im Anschlag. Der geballte Wahnsinn. Hey ho, der Kampf geht weiter, hey ho, der Kampf geht weiter, hey ho, der Kampf geht weiter, heute und auch morgen. Was von den Turm in die Luft erzeugt ist, was von den Turm in die Luft erzeugt ist, was von den Turm in die Luft erzeugt ist. Wir belagern die Macht im englischen Greenham, im norwegischen Rücke, im italienischen Comiso, im holländischen Wunstracht, im sauerländischen Hasselbach, im schwäbischen Mutlangen. Tag aus, Tag ein. Blanke Ohnmacht. Kalte Wut in Schlafsäcken auf bloßer Erde. Man muss sein Herz in beide Hände nehmen, um das machen zu können, weil das wäre wirklich zum Verzweifeln. wenn man dem allem gegenübersteht, dieser Aufwand an Polizei im Hintergrund, diese Vernichtungswaffe, das, also da könnte man schon, da kommt man sich schon ohnmächtig vor. Aber wie ich bin, in mir regt sich dann manchmal doch der Trotz und ich kann mich, es kommt auf die Stimmungslage an, manchmal kann ich mich allein gegen das alles so kräftig wehren und stellen. Und manchmal denke ich einfach, es ist zwecklos oder sinnlos und so, aber das will ich gar nicht aufkommen lassen. Und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass die wissen, dass es uns so nicht recht ist mit den Raketen, dass die hier sind. Mein Krisengold weiterhin auf Talfahrt. $345, 300, 285. Bisheriger Verlust $115 gleich 27%. Im Ganzen 1713 Mark minus in 6 Monaten. Iran und Irak schießen gegnerische Tankschiffe und Städte in Brand. Westliche Länder schicken Flotteneinheiten in den Golf, um den Ölfluss zu sichern. Bei uns wird Heizöl knapp. Die Preise steigen. Man beobachtet die ersten Hamsterkäufe. Mehl, Zucker, Dosenmilch und Fleischkonserven. Benzin. Die zuständige Behörde teilt uns mit, wie man Jodtabletten gegen Strahlenkrankheit einnimmt. Ärzte protestieren. Wir lesen auf den Transparenten, im Atomkrieg gibt es keine Hilfe. Die Lebenden werden die Toten beneiden. Wir bilden eine Telefonkette, wir entrümpeln den Keller. Demonstrativ hängen wir das blau-weiße Kulturgutabzeichen vor die Tür. Nach der Hager Landkriegsordnung 1907 ist das Haus für Luftangriffe ab sofort tabu. Ein Freund aus der Baubranche macht jetzt in Bunkern. Tief im Gestein der Eifel probt das Bonner Notparlament. Alle in einem Boot. Ich glaube, dass der NATO-Doppelbeschluss rückblickend gesehen überflüssig war. Er hat zu einer objektiven Erhöhung der Gefahr geführt und er hat meines Erachtens auch noch einen anderen politischen, sehr viel bedeutsameren Fehler gehabt, nämlich er hat zur Stabilisierung der Regime im Osten beigetragen. Denn selbstverständlich im Zustand weiterer Rüstung nahm die Bedeutung und das Gewicht des militärisch-industriellen Komplexes zu. Ein Mann wie Gorbatschow konnte sich gegenüber seinen Marschällen nicht wehren, wenn die sagten, nun müssen wir aber auch was machen und müssen weitergehen. Mit anderen Worten, der NATO-Doppelbeschluss hat die Militärs gestärkt und die Regime drüben länger stabilisiert. Ich bin überzeugt, dass Frühjahr und Sommer 1983, als die Nachrüstung durchgesetzt wurde, ich fand, das absolut entscheidend gewesen ist für ein ausgewogenes Verhältnis zur damaligen Sowjetunion. Dann sind die Gespräche in Gang gekommen und dann hat sich also jener Prozess entwickelt, der zur Beendigung des Kalten Krieges führte und dann, oh Wunder, zum Zerfall der Sowjetunion, mit dem nun wirklich damals niemand rechnen konnte. Hätte sich die Massendemonstration dieser Tage, der Tage 81 bis 83, hätte die sich durchgesetzt, hätte es niemals die Massendemonstration von Dresden und Leipzig geben können und die deutsche Einheit. Ich habe diese Waffen auch nie gemocht, aber ich habe immer daran geglaubt, dass die Politik der Stärke der richtige politisch-philosophische Ansatz ist. Ich habe insofern umgedacht, als ich davon ausging, dass also der Westen allein die Kraft haben müsste, die Demokratie sozusagen als Erster aufzuhören und dadurch die andere Seite zu zwingen, auch aufzuhören. Nun hat uns Michael Gorbatschow eines Besseren gelehrt. Offenbar weht der Geist oder der Heilige Geist wirklich, wo er will. Die Abschreckungstheorie verbietet ja Vorleistungen, weil Vorleistungen missdeutet werden könnten als Bereitschaft zur Kapitulation und entsprechend Aggressivitätsneigungen der scheinbar überlegenen Macht nach sich ziehen könnten. Mit diesem geradezu Dogma der Abschreckungstheorie hat Gorbatschow Schluss gemacht. Das hat mir Michail Gorbatschow jetzt nochmal bestätigt, dass er in seinem Zentralkomitee und bei denen, die gegen ihn waren, deshalb sich durchsetzen konnte, weil er auf die Position der Friedensbewegung und damit auf die Position der Mehrheit der Menschen im Westen verweisen konnte. Wir haben ja den Frieden erreicht. Der Kalte Krieg ist vorbei. Das Entscheidende ist wohl gewesen, dass die Friedensbewegung gemeint hat, durch Konzessionen den Frieden zu erreichen. Und wir haben diesen Zustand des Friedens jetzt erreicht durch die Verweigerung von einseitigen Konzessionen. Nee, das war es ja gar nicht. Das war es ja. Ein interner Prozess in der Sowjetunion hat zum Zusammenbruch geführt. Das System brach einfach in sich zusammen, weil es reformunfähig war. So wie es letztlich auch noch gelaufen ist, war das NATO-Konzept das erfolgreiche und ich glaube, das Friedensbewegungskonzept das träumerische. Natürlich. Natürlich, es gibt Leute, die lernen nichts dazu. Auch im Journalistenkreis. Wie hat Gorbatschow gesagt, als ich ihn fragte, was war das größte Problem für Sie? Da sagte er, mein eigenes Hirn. Bis ich den Wahnsinn, den wir hier gemacht haben, selber begriffen habe. Also das ist einer, der sich geändert hat. Und nur weil er sich geändert hat, konnte er die Welt verändern. Am 8. Dezember 1987 unterzeichnen Reagan und Gorbatschow den INF-Vertrag. Kontrollierte Vernichtung aller landgestützten Mittelstreckenwaffen mit Reichweiten von 500 bis 5500 Kilometern und der Abschussvorrichtungen. Der Weltuntergang ist erstmal verschoben. In diesem Augenblick erklimmt mein Krisengold den vielleicht letzten Gipfel seiner Laufbahn. $500 pro Unze. Unerwartet von den Fachleuten und leider unbemerkt von mir. Ich könnte die Verluste wieder wettmachen, mit einem Schlag. Doch dem Einmarsch des Irak 1991 in Kuwait folgt ein Preissturz. Runter. Auf traurige 350. Adieu, Fluchtmetall. In zahlreichen Städten Europas sind heute erneut Demonstrationen und Mahnwachen gegen den drohenden Krieg am Golf veranstaltet worden. Am Abend verhinderten rund 1000 Demonstranten eine FDP-Wahlveranstaltung mit Bundesaußenminister Genscher in Frankfurt am Main. In Berlin beteiligten sich nach Angaben der Polizei rund 25.000 Menschen an einem Protestzug über den Kurfürstendamm. Am Persischen Golf hat heute Nacht der Krieg begonnen. Kampfflugzeuge der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Saudi-Arabiens und Kuwaits griffen militärische Ziele im gesamten Irak sowie im besetzten Kuwait an. Ja, es sieht so aus, als ob dieser Luftangriff, diese erste Welle, die in den Irak geflogen wurde, sehr erfolgreich für die Amerikaner ausgegangen ist. Und es heißt, dass also zunächst einmal die irakische Luftwaffe angeblich fast vollständig ausgeschaltet worden ist. Nach Bekanntwerden der ersten Luftangriffe auf den Irak versammelten sich in zahlreichen Städten der Bundesrepublik mehrere tausend Menschen, um gegen den Krieg zu demonstrieren. In Berlin zogen rund 700 Personen zur Gedächtniskirche. Protestkundgebungen wurden unter anderem auch aus Bonn, Hamburg, Göttingen, Osnabrück und Freiburg gemeldet. Die Friedensbewegung war natürlich ein Kind ihrer Zeit, überzeitlich bedingt, und davon ist nichts geblieben, außer ein paar alten Damen und Herren, die sich romantisch daran erinnern, wie toll das gewesen ist. Das war ja auch toll. Die Prozeduren wiederholten sich. Das Aha-Erlebnis war begrenzt. Der Sitzstreik vor Mutlangen, der war nun zum 17. Mal gemacht und zeigte immer noch keinen Erfolg. Die Ideen gingen aus, die neuen Themen blieben aus. Und so hat sich die Friedensbewegung dann um ihr zu eng definiertes Thema herum totgelaufen. Wir waren alarmiert, in der Literatur ist das später auch Katastrophismus genannt worden. Die Sichtweise, zu der ich heute fähig bin, zu der hat mich eigentlich eine regionale Röner Humorsammlung angeregt, befreit förmlich, die nannte sich, es hätte auch schlimmer Kundgewehr. Es hätte auch schlimmer kommen können. Es ist immer noch der gleiche Mond, aber es ist die andere Seite, es ist die beschienene Seite. Es ist eine Befreiung zu neuen Möglichkeiten. Ich denke, die Friedensbewegung, also wenn sie etwas erreicht hat, dann sicherlich das, dass die Leute angefangen haben, über die Abschreckung als politisches Mittel nachzudenken. Und die Gesellschaft ist ziviler geworden. Das war ja noch eine richtige Auseinandersetzung. Da konnte man ja beiden Seiten glaubhaft unterstellen, dass sie was im Kopf haben und im Herzen. Das war ja eine Auseinandersetzung. Von beiden Seiten glaubhaft, ernsthaft, mit guten Argumenten vorgetragen. Das unterscheidet sich schon von der politischen Auseinandersetzung heute. Wer kommt von ganz schön weit rum? Oh! Gegenwart. Gold ist endgültig out. Meine Kriegsangst war ein glatter Spekulationsverlust. Die letzten Gemeinden kassieren die Ortsschilder mit dem Zusatz atomwaffenfreie Zone. Boris Jelzin sagt, russische Atomraketen zielen nicht mehr auf die NATO. Der Regierungsbunker in der Eifel ist schon dicht gemacht. In der Flugabwehrstellung auf dem Finkenberg sammelt jetzt die deutsche Kreisverwaltung Wertstoffe und legt Komposthügel an. Schafe weiden auf dem Flugplatz Hahn im Hunsrück. Im Raketensilo wachsen Champignons. Die Sprenglöcher der Straßen an der früheren Grenze werden mit Beton gefüllt. Bei Schwäbisch Gmünd tanzt die Jugend in den Hangars. Und in Fulda-Sickels lassen sie Drachen steigen. So, jetzt! Kennt jemand? Ja, los! Los! Wie sind sie? Warte. Also, du nimmst die eine Schnur, nicht die andere. Komm her, bring sie her! Also wenn ich die Entwicklung der letzten 10 Jahre auf die Zukunft übertrage und in Rechnung stelle, wie dramatisch sich das Weltgeschehen ändern kann, dann lässt mich die Tatsache, dass es immer noch Tausende von Atomsprengköpfen gibt, die immer noch ausreichen, die Welt mehrfach in eine, wie Thomas Mann sagt, von giftigen Dünsten umhüllte Wüste zu verwandeln, nicht sonderlich ruhig schlafen. Die Instrumente sind alle noch vorhanden. Die interkontinentalen Raketen sind vorhanden. Wir können es uns einfach nicht erlauben, so zu tun, als sei der Weltfriede schon angebrochen. Die Machtfuzis gibt es noch nach wie vor. Und insofern muss man mit ihnen leben. Dadurch, dass diese Ost-West-Konflikte aufgelöst sind, haben sich ja die Nord-Süd-Konflikte keineswegs entschärft. Und die werden erst kommen. Und ich glaube, da besteht uns noch einiges bevor. Der Dritte Weltkrieg, den wir heute gegen die Umwelt und damit gegen uns selbst führen, wird mit Sicherheit mehr Opfer haben am Ende als der Erste und Zweite Weltkrieg in diesem Jahrhundert zusammen. Raketensommer 83. Sie hörten ein Feature mit Franz Alt, Dietrich Antelmann, Egon Bahr, Andreas Buro, Anton Andreas Guha, Kurt Oeser, Andreas Ort, Peter Krahulitz, Alexander Schubert, Peter Steisch, Wolfgang Vogt, Gerhard Zwerenz, Günter Zint und Peter Scholler-Thur. Manuskript und Regie Helmut Kopetzky. Eine Produktion der Feature-Abteilung des SFB ORB mit dem Norddeutschen Rundfunk 1998.